Lektion 6. Text 4. Das ist ja eine Weltreise. Guten Tag, junger Mann. Ich möchte morgen nach Hintertupfingen fahren. Welchen Zug kann ich denn da nehmen? Nach Hintertupfingen? Einen Moment bitte. Oh je, das ist ja eine Weltreise. Wieso? Wie weit ist das denn von hier? Eigentlich nicht besonders weit, ungefähr 200 Kilometer. Aber es gibt keine direkte Verbindung, Sie müssen oft umsteigen. Ach du meine Güte, und das mit Gepäck. Das ist aber sehr anstrengend für mich, in meinem Alter. Welcher Zug ist denn am günstigsten? Der um 7.50 Uhr. Der fährt hier von Großstadt direkt nach Mittelstadt. Wo fährt er ab? Welches Gleis ist das? Gleis 14. Ich schreibe Ihnen alles genau auf. Also, 8:10 Uhr, der Zug nach Mittelstadt. Der kommt um 10.43 Uhr dort an. Sie haben genug Zeit zum Umsteigen. Um 11.28 Uhr geht dann Ihr Zug nach Kleinstadt. Na schön. Wann bin ich in Mittelstadt? Um 10.43 Uhr. Ich schreibe Ihnen alles auf. Um 11.28 Uhr dann ab Mittelstadt. Der Zug kommt um 13.04 Uhr in Kleinstadt an. Oh Gott. Erst um 1 in Kleinstadt? Und ich möchte doch nach Hintertupfingen. Wie geht es dann weiter? Von Kleinstadt nehmen Sie den Bus nach Hauptflecken. Aber Sie fahren nur bis Vorderflecken. Oh je. Welcher Bus ist das denn? Nummer 247. Ich schreibe Ihnen alles genau auf. Also, ab Kleinstadt um 13.20 Uhr mit dem Bus Nummer 247 nach Vorderflecken. Dort sind Sie um 14.07 Uhr. Dann nehmen Sie den Bus Nummer 268. Der fährt direkt nach Hintertupfingen. Na, Gott sei Dank. Aber Sie müssen in Vorderflecken etwas warten. Der Bus fährt erst um 15.25 Uhr und hat meistens Verspätung. Das gibt's doch nicht. Da muss ich ja über eine Stunde warten. Ja, leider. Um 16.35 Uhr sind Sie dann in Hintertupfingen. Und das ist die schnellste Verbindung? Ich fürchte ja. Einen Moment. Ach ja, hier ist noch eine Möglichkeit. Um 4.50 Uhr direkt nach Kleinstadt. Da müssen Sie... 10:05 Uhr? Das ist ja mitten in der Nacht. Aber Sie sind dann schon um 14.15 Uhr in Hintertupfingen. Und Sie brauchen in Mittelstadt nicht umzusteigen. Das ist doch wirklich günstig.